küsse deine Hände und im Saal geht's Licht aus. Die abgerissenen Karten werf ich zufrieden in den Fluss. Es war eine dufte Scheu, doch auch die hat einen Schluss. Deine Lippen und wünsch dir gute und ich wünsch mir, nimm mich mit. Ich seh in deine Augen und ich frage, willst du mich? Ich nehme deinen Schlüssel, öffne die Tür und mache Licht. Ich sage, du gefällst mir und berühre dein Gesicht. Deine Lippen und wünsch dir gute Nacht. Ich küsse deine Lippen und wünsch dir gute Nacht.